Bin weder Mann, noch bin ich Frau. Bin irgendwo zwischendrin. Weiß nicht, wohin ich gehöre. Weiß nicht, was ich bin. Traurigkeit erfüllt meine Seele. In jedem einzelnen Augenblick. Was vor mir liegt, kann ich nicht sehen. Doch ich weiß, es gibt kein Zurück. Bin wie 12 Seelen, die begraben sind in einem sich bewegenden Fleisch. 12 grundverschiedene Hälften, zu deren Kombination es wohl niemals reicht. Bin weder Mann noch bin ich Frau. Bin irgendwo zwischendrin. Weiß nicht, wohin ich gehöre. Weiß nicht, was ich bin. Traurigkeit erfüllt meine Seele in jedem einzelnen Augenblick. Was vor mir liegt, kann ich nicht sehen. Doch ich weiß, es geht kein Zurück. Bin wie 12 Seelen, die begraben sind in einem sich bewegenden Fleisch. 12 grundverschiedene Hälften, deren Kombination es wohl niemals reicht.